Da sind wir aber immer noch und der Staat ist noch da. Den Arbeiterbaum, das Land, es lebe hoch, weil Arbeiter sich trauen. Da sind wir aber immer noch und der Staat ist noch da. Den Arbeiterbaum, das Land, es lebe hoch. Anfang war da ein Gerücht, dass der Wagen das nicht hält und die Achse schon zerbricht. Der Deutsche tät zwar seine Pflicht, doch mit dieser Führung nicht. Da sind wir aber immer noch und der Staat ist noch da. Den Arbeiterbaum, das Land, es lebt hoch. Als die Sache besser lief, weil die Suppe nicht mehr dünn war und der Dreck nicht mehr so tief, da war's, dass man von Westen rief, ihr geht gerade, doch der Weg ist schief. Da sind wir aber immer noch und der Staat ist noch da, den Arbeiterbaum, das Land, es lebt hoch. Und wenn uns was zu Schaden ging, da kam's von eben an, das wussten wir ja. Doch wenn uns was zu blühen anfing, da waren wir plötzlich nicht mehr da. Da sind wir aber immer noch und der Staat ist